Ich bin nicht wütend, denkt Gelbert, während er zu seinem Hotel in Lyons zurückfährt. Nur etwas aufgebracht. Die Besprechung in Wichita ist nicht gut gelaufen. Er hat dafür plädiert, Coughlin festzunehmen. Für 48 Stunden, hat er gesagt. Wir können das als Maßnahme zu seinem Schutz bezeichnen. Dann kann ich ihn unter Druck setzen. Ich werde ihn knacken. Er ist soweit, das weiß ich. Vor wem soll er denn geschützt werden? Das war Tishman, der zuständige Direktor. Neville, sein Stellvertreter, saß neben ihm und hat genickt wie eine Marionette. Vor dem eigentlichen Mörder? Coughlin behauptet ja, den nicht zu kennen. Er sagt nur, durch seinen Traum hätte er gewusst, wo die Leiche liegt. Gelbert hat die Anwesenden, darunter Ramsey, der phlegmatische, verschlossene Detective aus Oklahoma, gefragt, ob jemand von ihnen die Geschichte mit dem Traum glaube. Das wurde einhellig verneint. Coughlin sei der Mörder. Aber ohne Geständnis oder irgendwelche Beweismittel, die eine Verbindung zwischen ihm und dem Verbrechen herstellten, und so weiter. Gelbert muss ein bisschen zählen. Das wird ihn beruhigen, damit er mit einem klaren Kopf in der Lage ist, seinen nächsten Schritt zu bestimmen. Sobald er wieder im Hotel ist, wird er ein paar Stuhlrunden drehen, sich unter die Dusche stellen und Ella anrufen. Vielleicht hat die im Trailerpark neue Anhaltspunkte gefunden oder Coughlin hat etwas preisgegeben, was allerdings unwahrscheinlich ist. Er ist ein durchtriebener Kerl, sonst hätte er das Drogentütchen nicht entdeckt, aber er zahlt einen Preis dafür. Zum Beispiel hat er keinen Job mehr und seine Nachbarn haben sich gegen ihn gewandt, daher muss er wütend sein und wütende Leute machen Fehler. Ich hingegen bin nicht wütend. »Nur etwas aufgebracht. Und wieso? Weil er es getan hat, und er wird es wieder tun. Ist denen das denn nicht klar?« sagt er laut und schlägt mit der Faust aufs Lenkrad. »Sind die wirklich derart blind?« Antwort: sind sie nicht. Sämtliche Überwachungsvideos zwischen Arkansas City, wo Miss Yvonne ihre letzte Nacht verbracht hat, und der Tankstelle, wo sie zuletzt gesehen wurde, sind ausgewertet worden. Dabei hat man mehrere Toyota Tundra entdeckt, aber keiner war weiß und alle waren neuer als der von Coughlin. Als er sie sich geschnappt hat, hat er eben ein anderes Fahrzeug benutzt, denkt Gelbert. Deshalb haben wir in seinem Pickup weder DNA-Spuren noch andere Indizien gefunden. Schlau, unglaublich schlau. Anfangs hat Gelbert, wie Ella, geglaubt, Coughlin sei entweder mediengeil oder wolle seine Tat gestehen. Ella glaubt das eventuell immer noch, Gelbert jedoch nicht mehr. Es ist ein Spiel für ihn. Er hält uns zum Narren und sagt, beweist es doch, nehmt mich fest, haha, das könnt ihr nicht, oder? Ihr wisst, dass meine Geschichte Blödsinn ist, aber ihr könnt absolut nichts dagegen tun. Gelbert schlägt wieder aufs Lenkrad ein. Vor 15, ja noch vor 10 Jahren wäre es ein anderes Spiel mit anderen Regeln gewesen. Da hätte Coughlin mit Gelbert und Davis in einem kleinen Raum gesessen und die beiden hätten ihm die Hölle heiß gemacht, bis er aufgegeben hätte. 10, 12 Stunden, ganz egal. Immer abwechselnd, zack, zack, zack. Als Fürsprecher für die arme Miss Yvonne und für alle Frauen, die dasselbe Schicksal erleiden könnten, hätten sie ihn in einem Raum ohne Uhr unermüdlich in die Zange genommen. »Sie sind doch bestimmt hungrig. Geben Sie uns etwas an die Hand, dann lassen wir jemanden was für Sie holen. Gehen Sie gern zu Burger King? Gleich ein paar Häuser weiter ist einer. Ein Whopper, Fritten und ein Schokoshake. Na, wie hört sich das an? Erzählen Sie uns doch wenigstens, wann Sie die Leiche vergraben haben. Bei Tag oder bei Nacht? Nein? Gut, dann fangen wir noch mal von vorne an.« »Genau so.« Um sich die Zeit zu vertreiben, fängt Gelbert an, Scheunen, Silos und Farmhäuser zu zählen. Er ist bei 23 angelangt. Wenn man alle Zahlen von 1 bis 23 addiert, ergibt das 276, als sein Handy klingelt. Es ist Ella. Er hätte erwartet, dass sie sich erkundigt, wie es in Wichita gelaufen sei, doch das tut sie nicht. Stattdessen fragt sie, wann er in seinem Hotel ankommen werde. Ihre Stimme klingt abgehackt und nervös, sie hört sich ganz anders an als sonst. Ist sie vielleicht aufgeregt, weil sie etwas entdeckt hat? »Nur eine Spur, mehr will ich gar nicht. Der werden wir folgen, wir werden ihr bis in die Hölle folgen, wenn nötig.« »In 40 Minuten sollte ich da sein, was hast du rausbekommen?« »Bin schon auf dem Weg von Manitou dorthin, wir treffen uns dann im Hotel.« Komm schon, sei nicht so streng. Er fährt sich mit der Hand durch die spitz zulaufende Tolle. Hat Coughlin dir was verraten? Nicht am Telefon. Dann bin ich in einer halben Stunde da, sagt Gilbert und drückt aufs Gas.